Illusion. Ich sage nein, nerv mich nicht und sperr das Telefon. Und jetzt stehst du wieder vor mir mit deinem Hasenblick und sehnst dich nach der einen Nacht zurück. Doch du interessierst mich nicht, die Bohne. Kannst du das nicht kapieren? Doch am Ende geht's nicht ohne. Dein Blick wird mich verführen. Oh, oh, oh, oh. Dein Blick wird mich verführen. Es ist zu, glaubst du, dass du gewinnst? Und jetzt stehst du wieder vor mir mit deinem Hasenblick und sehnst dich nach der einen Nacht zurück. Doch du interessierst mich nicht, die Bohne. Kannst du das nicht kapieren? Doch am Ende geht's nicht ohne. Dein Blick wird mich verführen. Oh, oh, oh, oh. Dein Blick wird mich verführen. Oh, oh, oh, oh. Kannst du das nicht kapieren? Steh ich vor dir mit Tränen im Gesicht. Doch was ich jetzt erblicke, glaub ich nicht. Denn du interessierst dich.